بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine lieben Geschwister, machen wir weiter in unserer Reihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida mit der 18. Frage, und zwar: Wie lautet die Erklärung des Zeugnisses oder des Bezeugnisses von La ilaha illallah? Ja, was bedeutet die Shahada La ilaha illallah sozusagen? Und der Autor hat das hier eigentlich ganz schön verfasst. Im Deutschen ist das immer ein bisschen schwierig, das wiederzugeben. Ich werde das mal das vorlesen, was hier steht, und inshallah ta'ala ein bisschen das erklären. Die Erklärung ist die Negation oder das Negieren, in Klammern Verneinung, dass jemand die Fähigkeit besitzt, den Anspruch auf Anbetung außer Allah zu besitzen, sowie die Feststellung, dass die Anbetung alleine Allah gebührt, ohne Teilhaber in seiner Anbetungswürdigkeit und ohne Teilhaber in seiner Herrschaft. Allah sagte dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie an seiner Stelle anrufen, das Falsche ist, und weil Allah der Hohe und der Große ist. In Surat Hajj, Vers 62. Ja. Erstmal La ilaha illallah, ein bisschen anders erklärt, wie schon vorausgegangen ist in anderen Frage. La ilaha illallah besteht aus zwei Sachen. Und das ist einmal die Festlegung oder die Bestätigung, und das andere ist die Negierung, die Ablehnung oder die Verneinung. Und das ist und meistens fängt man damit, beziehungsweise wir fangen mit der, in der Shahada mit La ilaha an, und La ilaha ist die Negierung, ist die Ablehnung, und das ist das, was man sagt. La ilaha bedeutet, es gibt keinen Gott, ja, La ilaha, und der Muslim tut erstmal negieren, tut erstmal verneinen, und das bedeutet keiner, das ist das, was hier erwähnt, dass keiner die Fähigkeit besitzt oder das Recht besitzt und den Anspruch auf die Anbetung sich zuzuschreiben. Das, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das. La ilaha. Und das illa Allah. Außer Allah. Und das ist dann die Bestätigung, die wir haben. Ja, das besteht immer aus Negierung und Bestätigung. Und wenn man eben bestätigt, dass es keinen Gott gibt, so also meint man, keiner hat das Recht, angebetet zu werden, und dann illa Allah, außer Allah, also nur Allah hat das Recht, angebetet zu werden, sonst niemand. Keine Teilhabe, keine Kinder, keine Frauen, keine Steine, keine Bäume, keine Flüsse, keine Toten, keine Sachen, die an der Wand hängen, nicht mal der Koran selbst. Nur Allah subhanahu wa ta'ala, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Außer wenn man sagt, natürlich die Worte Allahs, das ist was anderes, aber Allah subhanahu wa ta'ala, das gehört ja dann auch zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind all diese Sachen, die wichtig sind für einen Muslim zu verstehen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und dies, weil er die Wahrheit ist, wie er im Koran sagt. Allah ist die Wahrheit. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Sure, er sagt, wir haben euch erschaffen, auch wenn ihr nicht dran glaubt. Ja, die Wahrheit ist wahr, auch wenn man nicht dran glaubt. Ja, ganz simpel gesagt, die Farbe blau ist blau, auch wenn jemand behauptet, dass die Farbe blau-rot wäre. Ja, das hört sich ein bisschen simpel an, aber so simpel ist es auch wirklich. Allah subhanahu wa ta'ala ist die Wahrheit, und alles andere, was an seiner Stelle angebetet wird, sei es ein Prophet, sei es ein Engel, sei es ein rechtschaffener Mann, sei es die Himmel und die Erde zusammen, die Sonne und der Mond zusammen, alles zusammen, all diese Leute, all diese Gegenstände sind es nicht wert, angebetet zu werden, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Na, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist, und die anderen, die an seiner Stelle angebetet werden, die Falschheit ist, und weil Allah der Hohe und der Große ist. Das, weil Allah hoch und groß ist. Der Größte ist. Allah subhanahu wa ta'ala, der Muslim muss verstehen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, und Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt. Nur so kann er, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, Allah subhanahu wa ta'ala lieben, und dann wird er inshallah ta'ala auf den richtigen Weg geführt. Naam. Das ist eigentlich das Verständnis von La ilaha illallah. Dass man alles neben ihn, ohne ihn oder mit ihm ablehnt und dann nur ihm alleine die Anbetung zuschreibt. Naam. بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.